Denn die Schulmedizinerin, die allem Unwissenschaftlichen wie Körper-Geist-Seele-Hypothesen zunächst kritisch gegenüberstand, meldete sich nach wie vor in mir. Denn letztlich haben mein Elternhaus, in Klammern mein Vater war Zahnarzt, und das Studium der Zahnheilkunde meine Sicht auf ärztliches Handeln stark geprägt. Es brauchte also immer die eigene Erfahrung, die mich verstehen ließ, dass es viel mehr gibt, als die moderne Medizin zu bieten hat. Heute, nach 10 Jahren, glaube ich nicht mehr, sondern weiß ich, dass die Schulmedizin nur einen Teil der Gesamtbetrachtung von Krankheiten liefert. Mein holistisches Wissen habe ich nicht ausschließlich durch Studien abgesichert, sondern aus Erfahrungen zusammengetragen und mit meiner Körperweisheit in Klammern Bewusstsein bestätigt. Das, was man Intuition nennt und über die jeder Mensch natürlicherweise verfügt, ist heute meine höchste Instanz, um wirklich zu wissen. Selbstverständlich nicht nur und ausschließlich, sondern unter Einbeziehung verschiedenster Informationsquellen. Dieses umfassende Prinzip, nach dem ich heute lebe, nenne ich das Folge-dir-selbst-Prinzip. Die Schulmedizin, in Klammern materialistische Betrachtung, hat nach wie vor ihren Platz in meiner holistischen Betrachtung von Zahngesundheit und des Lebens im Allgemeinen, allerdings als ein Teil des großen Ganzen und nicht mehr als der ausschließliche und einzige Weg und schon gar nicht als wissenschaftliches Dogma. Es geht mir nicht darum, abzuwerten und zu trennen, sondern um das individuelle Integrieren aller Anteile zum Zwecke ganzheitlicher Gesundheit. Um holistisch gesund zu werden, bedarf es der Analyse und des Verständnisses des Warum. Warum ist das Symptom entstanden? Erst durch diese bewusste Spurensuche passiert etwas sehr Wichtiges im erkrankten Menschen. Aus dem Warum ergibt sich das Darum. Also nach der Ursachenforschung kommt der Sinnfindungsprozess, der nicht nur durch inneren Stopp.